Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Josef Roth wurde von Zeitgenossen als großzügiger Helfer beschrieben, selbstlos gegen in Not geratene. Die Mildtätigkeit, die er selbst pflog, verlieh er auch jenen erfundenen oder selbst erlebten Figuren, denen sein Protagonist im folgenden Stück begegnet. Die Legende vom Heiligen Trinker, die Hörspielbearbeitung einer Novelle, die 1939 posthum erschienen ist und in Paris des Jahres 1934 spielt. Josef Roth, Autor zahlreicher bedeutsamer Romane, aber eigentlich Journalist, war selbst dem Alkohol verfallen. Wie bereits in anderen Fällen zeigen Autor und Figuren deutliche Ähnlichkeit. Was Marcel Reich-Ranicki lobend den kindlich naiv anmutenden Duktus der ruhigen, abgeklärten, formvollendeten Sprache nannte, trägt auch in Roths Legende vom Heiligen Trinker durch die letzten Wochen des obdachlosen Andreas. Dem Mann, der unter den Brücken von Paris schläft, wird Geld geschenkt, das er unter der Bedingung, die Summe bei der Statue der heiligen Therese von Lisieux in der Kapelle Sainte-Marie de Batignolles zu hinterlegen, annimmt. In einem Ton, der tatsächlich kindlich wie abgeklärt ist, berichtet Roth von einer in der Trunksucht begründeten, jedoch allzu menschlichen Schwäche, die Andreas bis zuletzt davon abhalten wird, seine Schulden zu begleichen. Helmut Peschiner hat selbst fast 20 Hörspiele geschrieben und mehr als 30 literarische Stoffe für dieses Genre bearbeitet, darunter 6 Werke von Josef Roth, über den er auch eine Biografie aus Selbstzeugnissen des Autors herausgegeben hat. Peschiners Radiofassung der Legende vom Heiligen Trinker ist zweisprachig, Französisch und Deutsch. Und es darf verraten werden, dass gute Französischkenntnisse durchaus keine Voraussetzung für den Genuss des Stückes sind. Im Gegenteil, der Klang der französischsprachigen Szenen lässt uns vielleicht im Ungefähren, aber nicht im Ungewissen und geht mit der deutschsprachigen Erzählung in großen und bedachten Schritten durch diese Geschichte. Reich an schönen und langsamen Szenen, die in der Regie von Marguerite Gâteau entstanden sind. Josef Roth, die Legende vom Heiligen Trinker. Ein zweisprachiges Hörspiel von Helmut Peschiner. Übersetzung ins Französische: Cécile Weißbrot. An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der Brücken über die Seine zu deren Ufern führen. Dort pflegen die Obdachlosen von Paris zu schlafen, oder besser gesagt zu lagern. Einer dieser Obdachlosen nun kam an dem Herrn gesetzten Alters, der übrigens wohlgekleidet war und den Eindruck eines Reisenden machte, von ungefähr entgegen. Dieser Obdachlose sah zwar genauso verwahrlost und erbarmungswürdig aus wie all die anderen, mit denen er sein Leben teilte, aber er schien dem wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Aufmerksamkeit würdig. Der Herr gesetzten Alters vertrat geradezu dem verwahrlosten Mann den Weg. Où allez-vous, mon frère? Je ne savais pas que j'avais un frère. Et je ne sais pas trop où je vais. Je pourrais vous montrer le chemin. Mais ne m'en veuillez pas si je vous demande une faveur un peu étrange. Er fragte ihn, wohin er denn gehe. Er würde ihm den Weg zeigen, ihn aber auch um einen Gefallen bitten. Je suis à votre service. Je vois bien qu'il vous arrive de fauter. Mais c'est Dieu qui vous envoie vers moi. Vous avez besoin d'argent, c'est évident, ne le prenez pas mal. Moi, j'en ai trop. Dites-moi franchement combien il vous faudrait, au moins pour le moment.